Hörübung zu Kapitel 5, Abschnitt A. Thema: Ist Lachen gesund? Dass Lachen gesund ist, gehört zu den allgemeinen Lebensweisheiten. Doch stimmt diese Weisheit wirklich? Am Telefon begrüße ich jetzt Professor Siegfried Schäfer. Guten Morgen, Professor Schäfer. Guten Morgen. Professor Schäfer, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich mit dem Lachen. Ihre These, dass Lachen gar nicht so gesund ist, wie bisher angenommen, hat in den Medien einiges Aufsehen erregt. Ist die alte Weisheit Ihrer Meinung nach also unwahr? Nun, unwahr ist die Weisheit nicht. Aber die gesundheitliche Bedeutung des Lachens wird überschätzt. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, muss man feststellen, dass es für die Heilwirkung des Lachens nur wenige Belege gibt. Nehmen wir zum Beispiel die These, Humor beuge Herzinfarkten vor. Ein Lieblingsthema der Medien übrigens. Journalisten verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf einschlägige Studien, die es ja tatsächlich gibt. Aber meiner Ansicht nach werden solche Studien gern überinterpretiert. Ich würde das gerne kurz genauer erklären. Haben wir so viel Zeit? Natürlich. Gut. Also, unbestritten ist, dass erhöhter Blutdruck als wichtiger Risikofaktor für den Herzinfarkt gilt. Experten behaupten nun, Lachen senke den Blutdruck und schließen daraus automatisch, Lachen hilft gegen Herzinfarkt. Wahr ist allerdings, dass Lachen zwar den Blutdruck senkt, aber nur für wenige Sekunden. Als Behandlungsmethode gegen Herzinfarkt hätte das nur Sinn, wenn die blutdrucksenkende Wirkung des Lachens viel länger anhalten würde. Ich möchte gerne noch ein zweites Beispiel anführen. Die These, Lachen sei gesund, weil es den Körper entspannt und auf diese Weise Stress abbaut, hält einer ernsthaften wissenschaftlichen Überprüfung auch nicht stand. Wir haben ein Experiment mit zahlreichen Versuchspersonen durchgeführt, die sich bei einem lustigen Film amüsiert haben. Doch es ließen sich hinterher keinerlei Entspannungen im Muskel- oder Stirnbereich feststellen. Gibt es denn wenigstens ein paar positive Auswirkungen des Lachens, die sich in wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt haben? Ja, die gibt es auch. Eine ganze Reihe von positiven Auswirkungen lassen sich beweisen. Zum Beispiel hilft Lachen tatsächlich, körperliche Schmerzen leichter zu ertragen. Das konnten wir in Versuchen nachweisen. Wir vermuten, dass in diesem Zusammenhang die Ausschüttung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen, eine Rolle spielt. Interessant ist ebenfalls, dass wir bei unseren Versuchen herausgefunden haben, dass nur echte Erheiterung eine Wirkung hat. Unechtes Lachen hilft gegen Schmerzen nicht. Kann man echten Humor erlernen? Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Humor zum Teil vererbt wird. Zumindest die Freude an makabren Witzen scheint angeboren zu sein. Das wurde von amerikanischen Wissenschaftlern nachgewiesen. Ob man es erlernen kann? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Bisher glaubte man immer, dass es humorvolle Menschen leichter im Leben haben. Gibt es Studien, die das belegen? Für die Beliebtheit bei Kollegen und das tapfere Ertragen von Schmerzen mag das stimmen. Schon bei Kindern hat man festgestellt, dass die Kinder mit dem meisten Humor die beliebtesten in der Klasse sind. Und das ist bei Erwachsenen nicht anders. Aber bei Liebesbeziehungen scheint das nicht zu funktionieren. Ein kanadischer Kollege hat erst kürzlich Untersuchungsergebnisse vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass Liebesbeziehungen von humorvollen Menschen schneller in die Brüche gehen als die von Langweilern. Dabei hat er zwei verschiedene Arten von Humor unterschieden. Den sogenannten sozialen Humor und den erniedrigenden Humor. Nun, dass der erniedrigende Humor ein Beziehungskiller ist, das kann sich jeder vorstellen. Verblüffenderweise halten aber auch Partnerschaften von Personen mit sozialem Humor weniger lang als die von humorlosen Leuten. Da bin ich aber froh, dass ich keinen Humor habe. Herzlichen Dank für das Gespräch am Morgen, Professor Schäfer. Lassen Sie sich den Tag nicht vermiesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lachen Sie trotzdem.